1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit eine Minute Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche, die wie immer mit einer freien Themennacht anfängt. Ihr könnt hier sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Wir beginnen sofort und starten sofort mit Sabine. Und Sabine ist 45. Guten Morgen, Sabine. Hallo. Sabine, um was geht's bei dir? Mein Ex-Mann ist noch im Gefängnis oder beziehungsweise als Freigänger, hat aber über mehrere Jahre meine Tochter missbraucht. Dadurch ist er im Gefängnis und kommt jetzt raus. Wie lange war er im Gefängnis? Die Strafe ging über fast 10 Jahre, ja. Und drinnen ist er jetzt wegen guter Führung erst 6 Jahre, ein bisschen länger als 6 Jahre. Aber wegen guter Führung im Gefängnis kommt er früher raus. Wann genau? In 1-2 Wochen jetzt. In 1-2 Wochen schon? Mhm. Er hat euer gemeinsames Kind missbraucht? Ja. Was ist damals genau vorgefallen? Also das ist eine lange Geschichte. Er hat über 3 Jahre meine Tochter, die damals 13 war, missbraucht. Ich sag's nochmal, um es wirklich klarzustellen, das ist eure gemeinsame Tochter. Die gemeinsame Tochter. Aber wir haben uns damals schon getrennt, da wir mehrere Kinder auch haben. Mhm. Und sie war nun halt schon 13 in verschiedenen Vereinen drin und dann wollte sie gerne bei dem Vater und bei den Großeltern bleiben. Mhm. Und daher... Ach so, die Tochter hat damals gar nicht bei dir gewohnt. Mm-mm. Sondern bei den Großeltern bzw. bei dem Vater. Ja. Und dort ist es passiert dann auch über 3 Jahre, von 10 bis 13 oder von 13 bis 16? Von 13 bis 16. Von 13 bis 16. Hattest du denn in dieser Zeit auch einen regelmäßigen Kontakt zu deiner Tochter? Leider nicht. Ich habe es zwar gerichtlich versucht zu erreichen, aber wie es in solchen Fällen geht, werden die anderen Familienmitgliedern sehr ausgeschlossen, damit das auch nicht rauskommt. Das verstehe ich nicht. Wieso hattest du denn, nachdem ihr euch getrennt hattet, keinen Kontakt, warum durftest du keinen Kontakt zu dem Kind haben? Weil ich dem Bösewicht angeblich da war und wegen mir wohl alles kaputt gegangen gewesen wäre und was weiß ich das nicht alles. Wie viele Kinder habt ihr denn insgesamt? 3. 3. Und die anderen beiden waren bei dir? Nein, nur eine. Einer und die andere war auch bei dem Vater. Und auch zu diesem anderen Kind, was beim Vater war, hattest du auch keinen Kontakt? Nein. Überhaupt ist dir dieser Kontakt untersagt worden? Also gerichtlich habe ich es zwar durchgekriegt, aber es wurden von der ganzen Verwandtschaft wurde das einfach unterbunden. Mhm. Und dieses eine Kind, was bei dir geblieben ist, wie kam das, dass dieses Kind dann gerade bei dir geblieben ist? Weil er viel zu klein war damals, als ich gegangen bin. Mhm. Also hattest du in dieser Zeit keinen Kontakt zu deiner Tochter? Wann? Minimalen. Ich hatte zwar, aber dann war immer Streit da und immer wurde auch von seiner Seite da Streit und ich kam damit gar nicht zurecht, weil ich überhaupt nicht wusste, was überhaupt los war. Ich konnte sowas mir gar nicht vorstellen. Wie hast du denn von dem sexuellen Missbrauch erfahren? Durch Jugendamt. Mhm. Die haben mich dann angerufen, weil wir ja das gemeinsame Sorgerecht haben und haben auf einmal einen großen Aufwand gemacht, weil die dann halt ja auch bei der Polizei ausgesagt hat dann und wohin hatte sie sich dann zuerst gemeldet und hat Alarm geschlagen? Bei der Nachbarin beziehungsweise ja dann bei einer, und die hat sie dann halt versucht bei einer Psychologin und über die Psychologin dann ist sie dann zur Polizei. Machst du dir im Nachhinein Vorwürfe, dass du dich nicht genügend um dein Kind damals gekümmert hast? Sicher, aber das konnte ja keiner ahnen. Also ehrlich gesagt, als das Jugendamt mich angerufen hat und mir das gesagt hat, also hat mir ja nicht gesagt, was los war, weil der Vater ja da noch in Freiheit war. Noch in Freiheit war und noch nicht gefangen war, also noch, wie nennt man das jetzt? Naja, die Sache lief noch und er war noch frei und man ermittelte noch wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Und dann wurde mir ja auch gar nicht gesagt, und mittlerweile war ich ja schon geschieden, mir wurde ja dann gar nicht gesagt, um was es dann richtig ginge. Aber das hast du dann über kurz oder lang doch erfahren. Ja, die Nachbarin hat mich dann angerufen und mir dann ängstlich gesagt. Wir machen mal einen Sprung in die Jetztzeit. Wie ist denn dein Kontakt heute zu deiner Tochter? Sie kommt einmal im Monat vorbei oder alle paar Monate kommt sie, also regelmäßig, was heißt Kontakt, also ein bis zweimal jeden Monat oder alle zwei Monate kommt sie vorbei. Sie ist jetzt wie alt? 23. Ja. Wie erklärst du dir, dass dieser Kontakt jetzt immer noch nicht sehr innig ist? Wir wohnen noch weit genug, also wir wohnen weit auseinander, weil sie noch am Studieren ist. Wie weit wohnt ihr auseinander? Knappe 300 Kilometer. Ach so, na gut, das ist weit. Damals, nachdem das dann zur Anzeige gebracht wurde, hast du dann versucht, Kontakt aufzunehmen mit deiner Tochter? Ja. Und wie hat die Tochter da reagiert, als du dann an sie herangetreten bist? Das war schwierig, weil wir ja da schon mittlerweile 5 Jahre keinen richtigen Kontakt mehr hatten. Genau, länger schon, genau, ja. Und es hat sich dann so langsam aufgebaut wieder. Würdest du denn sagen, wie würdest du denn den heutigen Kontakt so bezeichnen, beschreiben? Was für ein Wort fällt dir ein? Herzlich oder eher ein bisschen distanziert? Oder was fällt dir ein? Der Situation angepasst. Also wenn wir auf die Situation des Vaters irgendwann zu sprechen kommen oder beziehungsweise durch die Situation, die jetzt leider ja eintritt, kommen die ganzen emotionalen Sachen wieder raus und wir sind alle wieder am Weinen. Also hat deine Tochter Angst, dass der Vater jetzt auf freien Fuß kommt? Klar. Wovor hat sie konkret Angst? Das ist sehr klar. Sie hat ihn angezeigt und klar hat sie Angst. Also hat sie Angst, dass er ihr etwas antun könnte? Sagen wir es lieber andersrum. Ich glaube, er oder meine andere Tochter hat mal gesagt, sie ist genauso wie ich, wenn ich mich bezeichnen kann dadurch. Also mich hat er auch, ich bin gegangen, weil er mich total fertig gemacht hat und ich kein eigenes Selbstbewusstsein mehr hatte und ich mich eigentlich damals umbringen wollte, weil ich gedacht habe, ich mache wirklich alles verkehrt. Wo ich nachher gelernt habe, dass ich wirklich nicht derjenige bin, der alles hier verkehrt macht. Also eine sehr massive und dominante Persönlichkeit ist dieser Mann. Ja, und ehrlich gesagt, wenn er mir jetzt hier vor der Tür, also ich habe über die letzten Jahre Albträume sowieso, dass entweder er oder sein Vater hier vor der Tür steht und mich erschießt, weil in denen ihren Augen bin ich der Sündebock, weil ich ja gegangen bin, nach denen ihren Augen, weil ich gegangen bin, habe ich den Vater dazu getrieben, dass er seine Tochter missbraucht. Wie absurd. Hat er denn vor Gericht Reue gezeigt und war er geständig? Er war zwar dann zwangsläufig, ich wollte es nicht glauben, deswegen bin ich zum Gericht gegangen und habe mir das Ganze angehört, weil ich gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Ein Mann, dem man so lange verheiratet war, ich hätte dem das normalerweise nicht zugetraut. Deswegen habe ich mir das angehört. Also der Anwalt hat die Reue dann vorgelesen und er hat zu dem Richter wirklich nur gesagt, ja, was sollte ich denn machen? Meine Frau hat mich verlassen. Das hat er vor Gericht gesagt. Ja. Also ich, also nochmal, um zurückzukommen. Ehrlich gesagt, also wenn er mir jetzt hier vor der Türe irgendwann stehen würde, ich habe leider kein Schießgewehr, aber ich würde den auch glatt um die Ecke bringen. Das heißt, nicht nur deine Tochter hat Angst vor ihm, auch du hast Angst vor ihm. Ja. Hat irgendjemand aus der Familie, die anderen Kindern, Kontakt zu ihm, während er im Knast war, um zu erfahren, wie er sich entwickelt hat? Ich höre so ab und zu mal was, aber ehrlich gesagt will ich es gar nicht mehr hören, weil was ich da höre, ist chaotisch. Ich stelle ihn das wirklich immer noch im Ort dar, das ist ja der arme Vater. Und was ich nicht verstehe, ist auch, er geht in seinen Heimatort zurück. Er geht in seinen Heimatort zurück. Ich würde da kein Kind mehr auf die Straße lassen, ehrlich gesagt. Ich wäre da auch sehr, sehr beängstigt, muss ich dir recht geben. Bist du sicher, dass er sich an euren anderen Kindern nicht auch noch vergangen hat? Nein, bin ich mir nicht sicher. Die andere Tochter sagt zwar nein, aber sicher bin ich mir nicht. Also Fragen über Fragen und Angst über Angst jetzt demnächst. Ja. Wie weit wohnst du denn von dem Wohnort von diesem Mann entfernt? 150 Kilometer. Das ist ja schon mal ganz gut. Das ist schon mal und deine Tochter wohnt jetzt von dem Ort ihres Vaters entfernt. Wie weit? Du sagst, sie studiert irgendwo? Ja, sie studiert dann zwar auch eigentlich nochmal 150 Kilometer, aber wenn sie bei ihrem Freund ist, ist sie da. Ist sie in der unmittelbaren Nähe. Ich würde dir raten, oder möchte dir gerne raten, dass du deiner Tochter das vielleicht weitergibst, dass sie sich mal beraten lässt vom Weißen Ring. Wie man in seiner solchen, das ist ja eine Extremsituation, wie man sich da am besten verhält und was man machen könnte. Denn die Angst ist da, die Angst ist berechtigt. Auch wenn sie irrational ist, vielleicht ist sie auch rational. Ich kann das gut verstehen, auch wenn ich mich in deine Situation versetze. Leider Gottes sind unsere Gesetze so, dass wenn jemand eine Strafe abgesessen hat, kann der Staat und die Justiz und die Polizei zunächst mal nichts machen. So ist es. Das heißt, du bist mit deiner Angst alleine und deine Tochter auch. Das ist sehr, sehr traurig und sehr schlimm, sodass man versuchen muss, über andere Organisationen, zum Beispiel dem Weißen Ring, zumindest mal ein paar Tipps und Hilfestellungen zu bekommen. Ja. Sabine, ich werde dir jetzt durch meinen Psychologen mal die entsprechenden Adressen geben. Ich kann von meiner Seite aus nur zum Ausdruck bringen, die Hoffnung, dass natürlich, dass du und deine Tochter in Ruhe, dass ihr beide in Ruhe gelassen werdet. Aber selbst wenn dich auch jetzt noch solche Albträume immer plagen, wie du es gerade beschrieben hast, ist ein Gespräch mit meinem Psychologen gleich auch gut. Vielleicht könntest du dir persönlich auch noch therapeutische Hilfe demnächst holen, um dich zu stabilisieren. Was mache ich denn mit dem Ort eigentlich? Eigentlich müsste man den ja auch warnen oder müsste man die Leute... Aber das wissen die doch alle da. Eigentlich ja, aber es wird immer noch anders dargestellt. Leider kann man da nichts machen. Wenn das so ein verbohrtes Dorf oder Ort ist, dass die letztendlich auf Seiten des Vaters sind, kann man ja nur noch fassungslos dastehen in der heutigen Zeit, dass es sowas überhaupt gibt. Ich glaube aber nicht, dass alle so denken dort. Man kann nichts machen. Man kann gar nichts machen. Es sind einem die Hände gebunden. Sabine, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Das heißt, mein Mitarbeiter, der Inga, das ist der Psychologe, der ruft dich gleich an. Ja. Ich wünsche euch beiden wirklich alles, alles Gute und auf das es gut geht, dass nichts passiert. Ja. Auf Wiederhören und alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns gut erreichen könnt oder vielleicht auch nicht so gut, aber ihr könnt es versuchen. Ela ist hier. Ela ist 37. Hallo Ela. Hallo, hi. Um was geht's bei dir? Oh, das fängt ja ganz, ganz krass an. Also ich war erstmal ganz klein. Und waren wir alle mal? Ja, genau. Und hatte noch zwei Geschwister. Aber an die Sache kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich bin eigentlich von meinem Vater allein großgezogen worden. Mhm. Warum kam das? Es war so, dass meine Mutter halt, ich hatte noch zwei Geschwister, einen Säugling und noch ein kleines Mädchen. Ja, und ich war halt dreieinhalb, vier, keine Ahnung. Und meine Mutter war wohl ein bisschen überfordert, weil mein Vater war Fernfahrer und war alleine. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass halt ich irgendwie nach ein paar Tagen zu den Nachbarn rübergeklettert bin, über den Zaun irgendwann. Und Moment, eins an dem anderen. Warum bist du alleine bei deinem Papa aufgewachsen? Wo war die Mama? Ja, die war irgendwie unterwegs als Zigeuner irgendwie. Wie? Die unterwegs? Einfach überlastet mit der ganzen Situation. Also waren die getrennt, die beiden, dein Vater nein, und? Nein, Vater war Fernfahrer. Ja, okay, deswegen kann er ja getrennt sein von deiner Mutter. Nee, waren die nicht. Über was konkret unterhalten wir uns? Fakt war, dass ich meine Mutter nicht kennengelernt habe. Diesen Aspekt, was da passiert ist. Meine Mutter hatte kein Sorgerecht mehr über mich. Mein Vater hat mich dann alleine großgezogen. Du hast deine Mutter gar nicht kennengelernt? Letztes Jahr habe ich sie kennengelernt. Okay, aber damals nicht? Nein. Das heißt, die Eltern waren doch getrennt, also räumlich getrennt. Im Nachhinein war es so, weil dadurch, dass meine Mutter halt ein paar Tage weg war und ich dann über diesen Zaun geklettert bin und da ist ein Säugling dann verstorben. Wir müssen mal ein bisschen Ordnung reinbringen, sonst weiß ich nicht, worauf du hinaus willst. Also ich habe jetzt erstmal gelernt, dass du bei deinem Vater groß geworden bist und offensichtlich deine Mutter sehr spät erst kennengelernt hast. Über was genau reden wir? Was ist dein Thema? Oh, das kann ich ja gar nicht genau sagen. Ich weiß gar nicht, wo das anfängt, wo ich die Hilfe brauche. Das kann ich nicht sagen. Sag doch mal so ein Stichwort, dann werden wir schon dran arbeiten. Ja, der Fakt ist, dass ich meine Mutter kennengelernt habe und sie kurz danach verstorben ist. Wann hast du sie kennengelernt? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Und du hast überhaupt keine Erinnerung an deine Mutter von früher? Nee, konnte ja nicht, weil ich war ja noch ganz klein. Ja, das haben wir gerade nicht so richtig verstanden, wie das war. Ich war noch ganz klein und das Sorgerecht wurde ihr ja dann entzogen, weil sie ja dann halt schon unterwegs war. Mhm. Und mein Vater hat mich alleine großgezogen, also er gesagt, mich und meine Schwester. Ja. War halt anderthalb Jahre jünger wie ich. Ja. Hat ihr dann später so alles zum Fall gegeben und hat mich dann alleine großgezogen. Ich habe meine Mutter nachher gar nicht mehr kennengelernt. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Jetzt hast du deine Mutter voriges Jahr kennengelernt. Mhm. Wie hast du einmal sie gesehen? Einmal gesehen. Durch meinen besten Freund. Mhm. Er hat mich angerufen, aber dann konnte ich nicht groß reden, weil ich so verdutzt war. Er rief mich auf einmal an und sagte, ja, hier ist die Mama. Ja, und ich wusste überhaupt nicht weiter. Mhm. Ja, und da habe ich dann den Hörer weitergegeben an meinen besten Freund. Ja, und dann sind wir da hingefahren. Ja, und dann habe ich sie mal kurzzeitig kennengelernt. Ja, und kurz danach ist sie halt verstorben bei einem Großbrand. Wie bitte? Sie ist kurz danach verstorben bei einem Großbrand? Ja, das ganze Haus, ja. Bitte? In Köln-Worringen, weil das ist Großbrand. Da sind alle Leute aus dem Haus verstorben. Die war die Letzte. Das heißt, du hast die Mutter nur einmal gesehen? Wie tragisch. Ja. Und dann ist sie beim Großbrand verstorben. Ja. Voriges Jahr. Das Schlimme ist daran, dass ich noch zu ihr gesagt habe, bist du wirklich meine Mutter? Ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Für mich fast eine fremde Person. Naja, wie konntest du sie wiedererkennen, wenn du dich nicht an sie erinnerst? Naja, man kann auch keine Gefühle von jetzt auf jetzt aufbauen. Wie lange war denn dieses Gespräch mit deiner Mutter? Oh, das ging schon über ein paar Stunden. Meine Kinder waren ja auch mit dabei. Und so. Und war halt nicht so ein schöner Abend. Das war alles total kurios. Achso, das war kein herzlicher Abend. Meine Mutter und mich schon, so doch. Mhm. Aber irgendwie hatte sie noch einen Lebensgefährten. Und das war halt nichts. Und dann bin ich auch direkt wieder gefahren und später. Ich bin nur eingeschlafen mit meinem kleinen Jungen da und danach bin ich aber auch direkt wieder gefahren. Es war nichts. Du bist da eingeschlafen während des Besuches? Ja, später bin ich dann schlafen gegangen. Achso, du wolltest da übernachten? Mhm. Ja, und dann bin ich später dann aufgewacht, weil das irgendwie Rumgeschrei war mit meinem großen Sohn und noch jemanden. Was hat denn? Und dann bist du aufgebrochen. Was hat denn die Mutter so zu dir gesagt, zum Beispiel auch zu der wahrscheinlich dich sehr interessierenden Frage, warum sie dich damals allein gelassen hat? Also konnte ich nicht mal überlassen. Bitte? Sie war überlastet, sie konnte nicht. Glaubst du ihr das? Von was war sie denn überlastet? Von drei Kindern, glaube ich schon, wenn das so alleine die ganze Woche. Naja, es gibt doch viele Frauen, die drei Kinder haben und das schaffen. Und, ja. Und dann ist sie mit, zwei Kinder sind bei dem Vater groß geworden und eins hat sie mitgenommen. Ich und meine Schwester sind beim Vater groß, nicht groß geworden. Mein Vater hat dann die eine, der war ja Fernfahrer, der konnte ja nur eine mitnehmen. Ich war ja die Größte. Ist ein Geschwisterchen bei der Mutter aufgewachsen? Nein, ist gestorben, weil sie nicht da war. Ach so. War ein Säugling. Alles tragisch. Wo war sie denn dann die ganzen Jahre? Du sagst gerade, bei Zigeunern? Nee, später hat sie sich dann irgendwann gepackt und dann hat sie eine Zeit lang bei ihrer Mutter und ihrer Familie gelebt, also immer noch die ganze Zeit. Dann hat sie jemand anderes kennengelernt irgendwann mal, wie ich gehört habe, so wie sie gesagt hat. Ich habe dann noch einen Bruder bekommen, der ist jetzt auch schon 33 Jahre alt. Wie denkst du über deine Mutter, dass sie dich damals allein gelassen hat? Ja, ich nehme mir das nicht übel. Mhm. Das nicht. Aber? Ja, es ist voll schlimm für mich irgendwie. Bitte? Für mich ist es voll schlimm, absolut schlimm. Für dich war es schlimm? Ja. Also ich habe gedacht, wo sie gestorben ist, jetzt hat sie mich schon wieder allein gelassen. Ja, das ist wirklich ausgesprochen tragisch und traurig. Es hätte ja die Chance bestanden, dass ihr, nachdem ihr euch gefunden habt, dass sich dann wenigstens jetzt ein Verhältnis entwickelt. Ja. Als du dann von dieser furchtbaren Nachricht gehört hast, dass deine Mutter verbrannt ist oder bei diesem Brand ums Leben gekommen ist, wie hast du denn diese Nachricht aufgenommen? Ich habe getrunken. Hm. Ja. Die ganze Zeit. Ein Tag war ich, Abend haben wir sie beerdigt. Schlimm. Und ich habe bis heute nicht aufgehört. Zu trinken? Mhm. Dann bist du jetzt auch ein bisschen betrunken. Nee, jetzt nicht. Ganz ehrlich? Nee, ich bin am Schlafen gewesen eben erst. Ja, aber ich mache das trotzdem jeden Tag. Jeden Tag mache ich das. Du trinkst jeden Tag? Mhm. Du hast aber auch Kinder, sagst du? Ja, zwei Stück. Ich bin alleine. Wie alt sind die Kinder? 18 und 13. Du bist alleinerziehend, hast die beiden Kinder, die 18-Jährige wohnt auch noch bei dir im Haus, in der Wohnung. Ja. Hm. Ja. Das heißt, du hast Verantwortung, du hast viel zu tun. Ich mache noch eine Ausbildung im Hospiz. Ach, das machst du auch noch? Ja. Eine Ausbildung in einem Hospiz. Mhm. Was ja nur auch eine sehr anspruchsvolle und sehr anstrengende Arbeit ist. Aber es ist angenehm. Das glaube ich schon, aber es absorbiert ja schon auch Kräfte. Und wenn man selbst wenig Kräfte hat, ist das natürlich sehr schwierig. Wie viel trinkst du denn am Tag? Ungefähr so für mich, damit ich es mir vorstellen kann. Ja, im Moment eine Flasche Klaren. Eine Flasche Klaren? Mhm. Auch während der Ausbildung? Ja. Und das merken die Leute nicht, wo du die Ausbildung machst? Nein. Aber dann bist du doch gar nicht wirklich klar, wenn du diese verantwortungsvolle Arbeit da machen musst. Also über den Tag gesagt, ne? Also ich bin jetzt ja keine Flasche Klaren in mir und torkel da durch die Gegend, wo ist das nicht? Ja, ich verstehe schon, aber dennoch ist man ja irgendwie etwas angeschlagen. Das hat noch keiner gemerkt, da? Du riechst doch nach Schnaps. Nee. Ja, ganz viel Menthol über morgens, das und so. Ich rufe ja auch nur an, weil ich mich nicht traue, mich irgendwie zu outen. Ich habe ja noch zwei Kinder, traue mich nicht irgendwo hinzugehen. Mensch, Ela, weil ich aber glaube, dass jemand kommt. So, ja, aber Ela, jetzt, ich verstehe. Das ist ja auch alles ausgesprochen tragisch, was du mir erzählt hast. Und mein Mitgefühl ist wirklich auf deiner Seite. Du hast ja offensichtlich eine sehr soziale Ader, wenn du in diesen Beruf reingehst, für den man sehr sozial ticken muss, sonst funktioniert das nicht, sehr menschlich und sehr mitfühlend auch sein muss. Da appelliere ich jetzt aber auch an dein Verantwortungsbewusstsein deiner eigenen Person gegenüber, dass du ganz, ganz, ganz dringend etwas unternehmen musst. Du musst in eine Suchtberatung, du musst in eine Entzugsklinik oder du musst auf jeden Fall etwas unternehmen. Das kann ich aber nicht machen, ohne dass irgendjemand was erfährt. Wie soll ich das machen? Das weiß ich schon. Ja, deswegen habe ich ja nur an dich gedacht. Was ist die Alternative? Irgendwie ist die Alternative weiter saufen und bis irgendwann alles aufliegt? Natürlich ist ja alle, du müsstest mit deiner Chefin, mit deinem Chef reden und sagen, ich habe dieses und dieses Problem, ich möchte in eine Klinik gehen, so und so lange, um... Dann kann ich ja direkt alles wegschmeißen, das bringt ja nichts. Das weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass das ein verständnisvoller Mensch ist und der sagt, okay, jeder hat ein Problem und das kann man bewältigen und sie kommen in 3 Monaten wieder und dann knüpfen sie da an, wo sie jetzt aufgehört haben. Geht nicht. Was ist die Alternative, dass du dich... Bitte? Ich kann auch nicht fragen. Ich habe auch noch einen Freund, der weiß davon nicht. Keiner. Pass mal auf, Ela. Versprich mir bitte, dass du als ersten Schritt zu einer Suchtberatungsstelle gehst. Oh Gott, das schaffe ich niemals. Ja, dann können wir das Gespräch abbrechen. Wenn du nur sagst, das kann ich nicht, das will ich nicht, es geht nicht, dann sauf weiter. Entschuldige, wenn ich, ich meine es natürlich nicht so hart. Ich will dich ja nur wachrütteln, dass du etwas unternehmen musst, weil du, jeder Mensch hat ja Verständnis, dass du in diese Situation reingerutscht bist, nach dem, was du mir erzählt hast. Ja. Da kann man ja gar nicht von Schuld reden. Das sind ja Schicksalsschläge. So. Und da gibt es auch einen Weg raus. Das ist ja keine Schande, wenn du jetzt Alkoholikerin bist, seit diesen Vorkommnissen. Aber du kommst auch wieder raus. Da gibt es ja genügend Therapiemöglichkeiten, das zu schaffen. Aber das musst du auch ein bisschen wollen und dich auch ein bisschen dafür einsetzen. Ja, möchte ich das gerne, aber nicht, dass irgendwie das direkt Gott und die Welt Bescheid weiß. Nein, aber ich meine, ich hab das jetzt auch geschafft. Ja, du hast ja. Davon erfahren hat oder gemerkt. Ja, aber im Moment vertuschst du die ganze Sache und trinkst weiter. Das ist ja nicht die Lösung. Immerhin hast du hier angerufen, was ich dir hoch anrechne, weil du wusstest ja. Weil ich gedacht habe, ihr könntet mir vielleicht eine Möglichkeit geben, was ich dann im Endeffekt noch machen könnte. Außer dass ich irgendwie zu einer Suchtberatung oder sonst irgendwas gehen könnte, ist ganz klar. Aber dann wird doch Gott in die Welt davon erfahren. Was erwartest du von mir? Denkst du, ich habe hier ein Zaubermittel, das dir den Alkoholismus wegzaubert, dass niemand was merkt? Nein, du sitzt jetzt in einem Problem. Und du kommst wahrscheinlich nicht ohne Probleme da raus. So einfach ist es nicht. Und einen anonymen Besuch bei einer Suchtberatungsstelle oder bei einem Therapeuten oder einem Arzt, der sich damit auskennt, ist doch wohl zumutbar, dass du das machst. Ein anonymer Besuch doch, da erfährt noch keiner was. Ja, wenn du mir da irgendwie weiterhelfen könntest. Ja, natürlich ist es der erste Schritt. Dann sitzt du mit einem Fachmann zusammen und der wird dir sagen, so ist die Lage und das müssen sie machen. Dann kommt nicht direkt jemand zu mir raus und das sonst irgendwas, ne? Weil ich habe das bis jetzt auch geschafft. Ela, das ist völlig absurd, was du da redest. Es kommt irgendwie raus. Es geht um deine Gesundheit, es geht um deine Zukunft, es geht um deine Kinder. Ja, deswegen mache ich das ja gerade bei dir. Deswegen habe ich dich auch angerufen. Ja, und deswegen kriegst du jetzt von uns auch noch jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch, ruf dich mein Psychologe an und gib dir die ein und andere Adresse in die Hand, wo du auch anonym hingehen kannst. Ja. Und dann musst du das da anonym erstmal klären, deine Situation. Kannst du mir das zumindest versprechen, dass du das machst? Das ist ja alles anonym zunächst. Ja, ich muss, klar. Gut, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen, Ela. Ich sag nochmal, ich finde es gut, dass du angerufen hast, denn das zeigt mir schon, dass du auch zur Selbsthilfe greifen willst. Das ist mir schon völlig klar. Und wenn ich jetzt so hart war, entschuldige bitte, das mache ich auch nur, um dich wachzurütteln, nicht um dich irgendwie... zu beleidigen oder sowas, weiß Gott nicht. Ja. So, Ela, jetzt leg bitte auf und du wirst von Inga zurückgerufen. Danke. Alles Gute und viel Kraft. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, 1.30 Uhr haben wir und 12 Sekunden. Jetzt gibt es den Programmhinweis für unser Thema diese Woche, unser Hauptthema, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da freuen sich schon sehr viele drauf und ich bin auch schon sehr gespannt. Heißt unser Thema übernatürlich. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Hellsehen, über Geistererscheinungen, über Spontanheilungen, über Telepathie, über Magie, über Voodoo. Schlichtweg über alle Dinge, die irgendwie ein unnatürliches Phänomen darstellen und nicht rational erklärbar sind für euch. Wenn ihr solche Sachen erlebt habt in eurem Umfeld, wenn ihr selbst vielleicht eine Veranlagung zu Übernatürlichem habt oder eine übernatürliche Begabung habt, dann meldet euch doch bitte und wir unterhalten uns ausführlich am Mittwoch darüber. Meldet euch per Mail unter domian@wdr.de oder natürlich gerne auch am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr oder während der Sendung. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema übernatürlich. Und wir alle sind sehr gespannt auf dieses Thema und eure Anrufe. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und mit Claudia. Claudia ist 46. Guten Morgen, Claudia. Ja, hallo Domi. Hallo Claudia, und was geht's bei dir? Es geht bei mir um Übergewicht. Bist du selbst betroffen? Ja. Ja. Was heißt betroffen? Ich wiege 150 Kilo. Ja. Ich bin 1,65 groß. Ja. Ich bin betroffen, eindeutig. Ja. Seit wann schon? Also ich habe schon immer Gewichtsprobleme gehabt, aber so, dass es so ausufert wie jetzt. Seit wann ist es denn so schlimm? 4-5 Jahre. Also so ganz, ganz hoch ist es erst 4-5 Jahre. Welche Erklärung hast du dafür? Was soll ich sagen? Ich hab es als Belohnung benutzt, das Essen. Belohnung für was? Wenn ich was geschafft habe, wenn ich irgendwas, wovor ich Angst hatte, geschafft habe, ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du dir das leisten. Pralinchen. Oder was auch immer. Ja, Braten, Steaks, irgendwie sowas in der Art. Essen gehen ist ein ganz großes Thema. Mhm. Weil in meiner Kindheit war schon immer, wenn wir essen gegangen sind, das war irgendwie was Besonderes. Mhm. Da wurden wir belohnt und... Hast du ein so kompliziertes Leben, dass du dich so belohnen musst, wenn du was geschafft hast? Ja, eigentlich schon. Du bist 46 Jahre alt. Mhm. Wie lebst du? Fangen wir mal an mit der Beziehung. Bist du in einer Beziehung? Ich lebe in einer Beziehung, ja, seit anderthalb Jahren. Ja. Er hat mich auch so kennengelernt, wie ich jetzt bin. Ist das eine glückliche Beziehung? Ja. Ja. Hast du Kinder? Nein. Nein. Bist du berufstätig? Nicht mehr. Ich bekomme eine Erwerbsunfähigkeitsrente, weil ich halt wegen Depressionen und Burnout sehr stark betroffen war. Ach so, da gab es also ein großes Problem. Wenn du einen Erschöpfungszustand hattest, einen schweren, woher kam dieser Erschöpfungszustand? Ich habe immer mehr Lob gesucht, als ich bekommen konnte. Das heißt, du hast wahnsinnig viel gearbeitet? Diesen Lob anzusaugen. Genau. Was hast du gearbeitet? Ich habe bei einer Bank gearbeitet. Ich bin Bankkauffrau und habe zwischendurch über längere Zeit, also über 2-3 Jahre, eine Gruppe geführt von 14 Leuten. Das hat mich aber so aufgerieben. Ich wollte immer, dass es denen gut geht. Und wahrscheinlich auch, dass denen gut geht, aber wahrscheinlich auch, dass du erfolgreich bist und das gut führst nach außen? Ja, dass ich das führe nach außen, aber mir lag eigentlich mehr daran, dass es den Menschen in meiner Gruppe gut ging. Wann hattest du diesen Burnout, diesen Erschöpfungszustand? Vor 4 Jahren. Also kommt das ja so ungefähr hin, wo es dann schlimmer wurde. Du hast gerade gesagt, so ganz extrem wurde, genau. Ja. Und mein eigentliches Problem ist jetzt, dass ich diesen Burnout überwunden habe, dass ich mich also gut fühle eigentlich, aber ich bin so eine Gefangene in meinem Körper. Verstehe. Du hast gerade auch noch das Wort Depressionen gebraucht. Leidest du nach wie vor an Depressionen? Eigentlich kaum. Also das ist auch im Griff? Ja. Das heißt eigentlich, abgesehen jetzt von dem Übergewicht, geht es dir ganz gut? Genau, das ist eben das Problem, was ich habe. Also mein Inneres ist jetzt eigentlich wieder gut. Aber mein Äußeres nicht. Und nicht nur vom äußeren Erscheinungsbild, sondern von der Möglichkeit, die man hat. Man hat einfach nicht die Möglichkeit, sich mit dem Gewicht zu bewegen. Das heißt, es geht nicht nur um Ästhetik, sondern es geht auch um ganz praktische Sachen. Natürlich. Wir haben uns einen Hund angeschafft vor einem Jahr. Ich liebe den heiß und innig. Aber ich kann nicht mit dem rausgehen, wie er es brauchte. Weil ich nach 10 Minuten bin ich fertig mit dem, mit dem Thema. Da schnaufe ich und kann mich nicht weiter bewegen und schäme mich vor den anderen Hundebesitzern. Was hast du denn gegen diese Misere schon versucht zu unternehmen? Also es gibt eigentlich keinen eine Diät, die ich nicht gemacht hätte. Ich habe die ganzen chemischen Sachen, Xenical, Reduktil, was es da alles für Medikamente gibt, das habe ich alles durch. Und man nimmt nicht 60 Kilo ab, indem man irgendeine Diät macht. Mhm. Wie weit bist du denn bei einer Diät oder bei den Versuchen schon mal runtergekommen? Wie viel Kilo? Also ich habe schon mal 26 Kilo abgenommen. Ja, das ist schon erstaunlich. Das ist schon viel. Und dann kam wieder dieser Jojo-Effekt und hinterher genau. War es drauf. Dann kommt irgendwann wieder das Ding, das eine einfängt und man kann es einfach nicht weitermachen. Jetzt werden viele, ich glaube, dass viele Leute immer sagen, wenn sie Geschichten von übergewichtigen Menschen hören, die sagen dann, Mensch, die sollen sich am Riemen reißen. Genau. Mit Disziplin an sich rangehen. Ja. Die sollen einfach ihren Speiseplan reduzieren. Die sollen ja keine Diät machen, sondern all die kalorienreichen Sachen rausholen. Ja. Dann wird das schon werden. Was antwortest du den Leuten? Das wird werden, wenn man nur 12 Kilo abnehmen will. Aber bei dieser Menge. Nein, überhaupt nicht. Und es ist ja dann so ein zweischneidiges Schwert, dass man eben so dick ist und sich nicht bewegen kann, weil man eben so dick ist. Mhm. Man will sich bewegen, aber es geht einfach nicht. Ja, das ist absurd, ne? Ja, es ist völlig. Dann. Also ich gehe immer freitags in einen Turnkurs. Ja, mein Gott, da liege ich wie ein gestrandeter Wal auf dem Boden und versuch sowas zu machen, was die anderen auch machen, aber es bringt halt nichts. Wenn du nackig aus der Dusche kommst oder aus der Badewanne und dich im Spiegel anschaust. Das tue ich nicht. Das tust du schon gar nicht mehr. Ach. Weil? Ach, das ist doch furchtbar. Das kann man keinem zumuten. Selbst mir nicht. Das ist natürlich ein krasser Satz. Das heißt, du legst direkt ein Handtuch um dich rum, damit du gar nicht hingucken musst. Ja, also mein Gesicht kann ich anschauen, aber den Rest nicht. Wie geht denn das dann? Entschuldige, wenn ich das mal so frage. Du bist anderthalb Jahre erst mit deinem Freund zusammen in intimen Situationen. Schwierig. Da kannst du dich ja gar nicht richtig fallen lassen. Na, überhaupt nicht. Hm. Überhaupt nicht. Ist es denn im Moment auch so, dass du nach wie vor wirklich auch tatsächlich jeden Tag eine ganze Menge futterst? Also im ersten Gefühl würde ich sagen, ich esse gar nicht so viel. Aber irgendworan muss es ja liegen. Mhm. Und das ist halt so, selbst wenn ich weniger essen würde, ohne die Bewegung, die ich dazu machen müsste, geht es nicht. Also, aber mit dem Körper eine Bewegung zu machen, da bin ich mir sicher, dass es einige Leute gibt, die zuhören, die wissen genau, was ich meine. Mhm. Ich ahne es, was du sagst. Man kann sich das, wenn man sich versucht hineinzuversetzen, ja auch vorstellen. Oder erahnen kann man es. Jetzt bist du ja erst 46. Wie soll es denn weitergehen? Ich habe eine Magen-Bypass-Operation beantragt. Mhm. Die ist aber erstmal abgelehnt worden, weil ich dieses multimodale Konzept, was die da zugrunde legen, nicht ausgeübt habe. Also das heißt, man muss Ernährungsberatungen machen, man muss Bewegung machen. Mhm. Das ist natürlich alles Bürokratenscheiß, sag ich jetzt mal. Klar. Aber es wird einem ja auch in dieser Hinsicht nichts geschenkt. Das heißt, wäre da nicht eine Einstellung gut? Ich finde es ziemlich nervig, aber Augen zu und durch. Das tue ich ja. Ach, du tust es schon? Das tue ich ja. Ich bin zur Ernährungsberatung gegangen. Also ich habe mich in einem Krankenhaus vorgestellt mit Adipositas-Chirurgie. Mhm. Und dort hat man mir also auch gesagt, dass die Krankenkassen eben darauf abzielen, dass man dieses multimodale Konzept ausübt. Was ja auch nicht dumm ist, glaube ich. Auf keinen Fall. Mhm. Weil gerade in den letzten Wochen und Monaten gibt es ja wirklich viele Sendungen, Fernsehsendungen, wo gezeigt wird, der kriegt ein Magenband oder einen Magenbypass und dann ist alles gut. Das ist ja nicht so. Nee, so einfach ist es nicht. Aber ich habe hier auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die natürlich alles gemacht haben und dann auch nach einer gewissen Zeit ein irres Erfolgserlebnis für sich empfunden haben. Das sind ganz andere Menschen gewesen gegenüber der Zeit davor. Ich möchte ja wirklich... Darauf warte ich ja, auf diese Zusage der Krankenkasse. Ja. Aber das ist halt eben Bürokratie. Da kann man sich kaum drüber wegsetzen. Auf jeden Fall willst du es machen, das finde ich schon mal gut. Und du willst auch alles über dich ergehen lassen, was du dann machen musst. Auf jeden Fall. Ja. Das musst du auch. Du hast ja gar keine andere Alternative. Also mir war jetzt in dem Gespräch wichtig, oder in dem Auftritt sozusagen in deiner Sendung wichtig, dass ich anderen Dicken zeigen wollte. Man muss was machen. Ja, aber dafür musst du auch wirklich selbst was machen. Genau. Ne? Aber ja, sicher natürlich. Ja. Ich bin ja mittendrin. Ich möchte gerne in einem Jahr nochmal mit dir reden und dann sind da aber, sagen wir mal, 70 Kilo drunter. Das wird doch ein Erfolg. Ja, mal, ob ich dann noch Zeit habe, mit dir zu telefonieren. Ich weiß es nicht. Wenn das so lange dauert mit dieser OP, kann man nicht vorher schon noch was anderes machen? Ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Siehste, ist doch super. Ja. Fitnessstudio und vielleicht schon anfangen, auf die Ernährung zu achten. Das sind so die kleinen Schritte dahin. Das Dicke kommt dann sowieso noch. Keine Sorge. Ja. Also, du bist eine sehr, sehr nette und sympathische Frau, finde ich, Claudia. Und es muss wieder dahin kommen, dass du dich auch sympathisch und nett findest, zumindest genau, das Äußerliche. Ich muss wieder der Knaller werden. Genau. Ja, genau. Und dass du aus der Dusche kommst und vor dem Spiegel stehst und denkst, wow, was für ein Schuss. Ne, so muss es sein. Und das passiert auch. Wenn du es willst, wird das auch passieren. Das wollte ich von dir hören. Ja. Claudia, in einem Jahr telefonieren wir. In einem Jahr. Ja? Versprochen, es ist jetzt kein loser Spruch. Ich meine es ernst, ne? Nee, da sind wir verabredet. Sehr gerne und ich bin sehr gespannt. Okay. Claudia, alles Gute wünsche ich dir. Bis viel Erfolg. Dann, tschüss. Ja. Und hier ist Hans. Hans ist 50. Hallo Hans. Hallo Domian. Hallo Hans, um was geht's? Domian, ich habe ein großes Problem. Eine gute Freundin von mir, also keine Partnerin, möchte sich umbringen. Und ich soll ihr dabei helfen. Eine gute Freundin. Sie hat es vor 2 Wochen schon mal probiert. Ich war dabei und konnte es nicht. Erstmal eins nach dem anderen. Wie eng ist diese Freundschaft? Eine sehr enge Freundschaft. Aber keine intime Beziehung, gar nichts, keine Partnerschaft, nur eine Freundschaft. Naja, aber schon eine sehr, sehr, sehr intensive, enge Freundschaft. Ja. Über einen langen Zeitraum? Ja, über ein halbes Jahr jetzt. Ach so, das ist noch nicht so lang. Sie war Mitte des Jahres auch bei dir in der Sendung unter dem Motto, ich habe nur ein kurzes Leben noch. Weswegen will die Frau sich das Leben nehmen? Sie hat mehrere Krebsarten, Knochenkrebs und Brustkrebs und mehrere Erkrankungen, vierfach erkrankt ist sie, Sehsatz. Untherapierbar aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wenn ihr euch erst so kurz kennt, wo habt ihr euch kennengelernt? Auf dem Friedhof. Ach. Ja, ihr Mann, der ist vor 3 Jahren gestorben. Mhm. Und wir haben uns auf dem Friedhof kennengelernt. Und du hast jemanden auch zu beklagen? Ja, meine Partnerin, wo ich 3 Jahre mit zusammen war, die ist an Leberzirrhose gestorben. Mhm. Und ist der gleiche Friedhof. Jetzt hast du, vor ein paar Wochen hat sie schon versucht und du warst dabei. Ja. Was genau wollte sie da machen und was solltest du da tun? Sie hat Schlaftabletten genommen und Morphiumtropfen und hat aber fast alles ausgebrochen und ich sollte sie ersticken und ich konnte es nicht. Das ist ja furchtbar. Das hat sie diese Woche wieder vor. Wie, du solltest sie mit erwürgen oder was? Oder ein Bitte? Kissen, was solltest du tun? Sollst du ein Kissen? Ja, Kissen sollte ich sie ersticken. Ich schaffe das nicht. Ja, das ist aber auch völlig verständlich, dass du das nicht schaffst. Ja. Und das kann man auch nicht machen. Sie bittet mich täglich darum, dass ich es tue. Die Frau liegt noch zu Hause? Nein, sie hat eine eigene Wohnung. Sie ist auch ausgebildete Krankenschwester und sie hat viele Leute schon erlebt, wo ein Selbstmordversuch fehlgeschlagen ist, die dann in Pflegeheim oder in die Kliniken gekommen sind und das möchte sie nicht. Ich meine mit zu Hause nicht bei dir, sondern sie lebt bei sich zu Hause. Ja, ja. Sie ist nicht in einem Hospiz oder... Nein, sie ist in ihrer Wohnung. Hat sie Schmerzen? Ja, ja. Von morgens bis abends nimmt sie Morphiumtropfen. Mhm. Und die Lebenserwartung ist sehr gering, sagst du? Die ist sehr gering, ja. Warum geht sie nicht in ein... Die vom Krankenhaus gegeben ist, hat sie schon überschritten. Das habe ich nicht verstanden. Die? Die Lebenserwartung, so, die das Krankenhaus ihr gegeben hat, die ist schon überschritten. Sie ist ja seit 13 Jahren schon erkrankt. Kann man deiner Freundin nicht vielleicht nahelegen oder vorschlagen, dass sie in ein Hospiz geht? Das möchte sie nicht, warum? Weil sie im Hospiz schon gearbeitet hat. Ach so. Und warum möchte sie nicht in einem Hospiz gehen, wenn sie dort gearbeitet hat? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich will dir mal sagen, bei allem Verständnis für einen baldigen Tod, wenn man so schwer krank ist, da habe ich absoluten Respekt vor und würde da auch nicht massiv gegensprechen, wenn jemand das so will. Aber es geht nicht, von dir zu verlangen, dass du sie erstickst. Das geht nicht. Außerdem stehst du mit einem Bein im Gefängnis, wenn du das machst. Ja, ich weiß. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Das kannst du nicht machen. Das kann sie auch nicht von dir verlangen. Also wenn... Verlangt sie täglich von mir. Nein, das kann sie nicht. Wenn sie für sich eine Entscheidung fällt, dass sie ihr Leben beenden will, dann ist es ihre Entscheidung und dann müsste sie es für sich so tun. Aber sie darf nicht dich mit reinziehen und stell dir mal vor, du würdest das machen, wie du dich hinterher fühlst. Ja, wir telefonieren jeden Tag von morgens bis abends, mindestens am Tag 3, 4, 5, 6 Stunden. Und immer nur über das Thema Sterben, Sterben, Sterben. Wie gehst du denn damit um? Das muss doch für dich auch eine enorme Belastung sein. Es belastet mich sehr. Es belastet mich sehr. Hast du manchmal schon ein bisschen Angst, wenn das Telefon klingelt? Nee. Ich rufe sie an, sie ruft mich an. Also da habe ich keine Angst vor. Ich habe nur die Angst davor, vor diesem Zeitpunkt, wenn es geschehen soll. Weil du dann wieder involviert bist. Ja, richtig. Ne? Wie oft siehst du sie persönlich? Jeden Tag. Jeden Tag, das heißt, ihr wohnt dann auch nicht weit auseinander? Ich wohne nicht weit auseinander und ich gehe jeden Tag an das Grab von ihrem Mann. Mhm. Und mache da Fotos und die ich ihr dann über Bluetooth überspiele. Hm. Ne? Weißt du, ich war gerade, aber gut, wenn sie es so für sich entschieden hat, ich möchte es doch nochmal sagen, vielleicht, dass sie, wenn sie auch nicht in ein Hospiz geht, dass sie auf eine, zumindest mal vielleicht für 1-2 Wochen in eine Palliativstation geht. Sie will absolut die Wohnung nicht mehr verlassen. Aber es gibt auch einen palliativen, zum Beispiel ambulanten Dienst, dass sie die Schmerzen in den Griff bekommt. Oder vielleicht, dass sie schmerzfrei wird. Da hat sie kein Verständnis mehr für. Also sie will sterben. Sie will zu ihrem Mann, sie will sterben. Hm. Aber dann muss ich auch sagen, wenn sie Erfahrungen im medizinischen Bereich hat, dann müsste sie das doch auch alleine für sich so bewerkstelligen können, dass sie stirbt. Ja, normalerweise ja. Aber im letzten Versuch hat sie alles erbrochen und war den ganzen anderen Tag also bewusstlos praktisch. Ne? Also du kannst das auf keinen Fall machen, Hans. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Nee, ich hab da wahnsinnig Angst vor. Wie war denn die Situation? Du warst bei ihr und dann hat sie gesagt, jetzt nimm ein Kissen und ersticke mich? Ja, das war so vereinbart und als sie dann alles erbrochen hat, konnte ich es nicht mehr. Ne? War sie da bei Bewusstsein? Nein. Sie war nicht bei Bewusstsein. Und bist du dann einfach gegangen oder wie? Ich bin dann gegangen, ja. Dann hätte sie ja auch in der Zeit danach sterben können, theoretisch. Das hätte sein können, ja. Und nach wie vielen Stunden hast du wieder versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Morgens um 10 Uhr hat sie sich gemeldet. Ich hatte vorher schon Kontakt versucht anzurufen und sie ging mir ans Telefon und um 10 Uhr hat sie sich dann gemeldet. Und wann war das vorgefallen, alles? Am Abend davor? Ja, dass sie ihre Tropfen und ihre Schlaftabletten genommen hat. 40 Schlaftabletten waren da, aber ich sagte ja, die hat alles erbrochen. Ja, wann war denn das? War das am Abend davor? Am Abend davor, ja. Ja. sagst, wie reagiert sie denn darauf, wenn du sagst, das kann ich nicht? Das habe ich ihr bis jetzt noch nicht gesagt. Ach, das hast du nicht gesagt. Aber sie muss sich doch gefragt haben, warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil sie alles erbrochen haben, weil sie mich mit großen Augen angeguckt haben. Sie weiß von nichts etwas. Ne? Nein, Hans, also ich finde, bei allem Respekt vor ihrem Leid, musst du ihr klar machen, dass du das nicht kannst. Ja, das wird schwer sein. Ja, aber das ist so. Nee, bleibt nichts anderes. Aber ich muss ihr das heute sagen, weil das ja am Mittwoch stattfinden soll. Das ist fest eingeplant bei ihr. Du bist für Mittwoch fest eingeplant? Ja. Für übermorgen? Mhm. Nein, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Ich schaff das nicht. Nein, das kannst du nicht machen. Ich bin selber auch herzkrank und ich schaff das nicht. Ja. Ich muss ihr das irgendwie klar machen. Sie ist ja noch ganz klar bei Verstand. Sie ist klar bei Verstand, ja. Und sie weigert sich auch, ich frag's nochmal, in ein Krankenhaus zu gehen. Weigert sie sich, ja. Weil im Krankenhaus die meisten Fehler bei ihr gemacht worden sind, sonst wäre sie bestimmt nicht so krank. Mhm. Man hat das, was sie mitgeteilt hat, ignoriert. Mhm. Die Ärzte wissen das besser. Ne? Ich meine, wenn sie so klar bei Verstand ist, dann finde ich es eigentlich fast unglaublich von ihr, dass sie dir das zumutet. Zum einen, dass sie es dir menschlich zumutet und zum anderen, dass sie dich zu einer Straftat quasi überreden will. Das ist eine schwerwiegende Straftat, die du vollbringen würdest. Ich wollte sie schon ins Auto packen und in die Uniklinik fahren. Nicht in die Uniklinik bei uns im Ort, sondern 30 Kilometer entfernt. Mhm. Und nein, sie weigert sich absolut, nochmal in die Hände der Ärzte zu begeben. Gut, dann ist es hart, aber dann musst du ihr das sagen, dass du nicht dabei bist, wenn sie das macht. Ja, werde ich ihr auch heute sagen. Ja, das musst du machen. Ja. Ich habe volles Verständnis für dich. Danke, Domian. Ich brauchte unbedingt einen Menschen, mit dem ich darüber reden kann. Mhm. Ne? Und mit meinen Geschwistern, die alle älter sind als ich, kann ich damit nicht reden. Es geht nicht. Ne? Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Alles Gute, Hans. Mach's gut. Tschüss. Dir auch, Domian. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Patrick. Patrick ist 23. Hallo, Patrick. Hallo, Domian. Hallo, Patrick. Was geht's bei dir? Ich habe eine Spielsucht, eine Automatenspielsucht. Seit wann? Seit ungefähr 3 Jahren. Wie viel Geld hast du schon verbraten? 20.000 ungefähr. Das heißt, du hast 20.000 Schulden? Genau, richtig. 20.000 Schulden? Richtig, genau. Von der Bank geliehen und Dispo-Kredit und etc. Achso, die Bank, was hast du der? Dispo. Das ist natürlich der Wahnsinn. Erstmal ein Dispo von 4.000 Euro und das andere hatte ich mir halt geliehen, so als Ratenkredit. Und da fragen die nicht weiter nach, was du damit machst? Nee, die haben dann gesagt, einen Ratenkredit können wir einrichten und halt für Anschaffung. Ja. So ein normaler Anschaffungskredit. Verstehe. Was machst du vom Beruf? Ich bin Produktionsarbeiter in einem Autohersteller. Ja, und gehst deinem Beruf auch normal nach? Ich gehe meinem Beruf, seitdem ich ihn habe, normal nach, genau. Ich vermute mal, dass du einen ordentlichen Lohn hast, aber keine Reichtümer verdienst. Ich habe einen ordentlichen Lohn, also ich verdiene so den deutschen Durchschnitt. Genau. Das heißt, da sind 20.000 Euro Schulden schon eine ganze Menge. Das ist einiges, ja. Mhm. Wie oft stehst du an den Automaten? Also früher war es, also vor ungefähr einem Jahr war es halt noch schlimmer, als das Ganze noch nicht in ein festes Arbeitsverhältnis gegangen ist. Da bin ich 3 bis 4 Mal die Woche gegangen und jetzt halt wirklich nur noch am Wochenende, weil die Zeitschichten das halt nicht mehr geht, diese Wechselschicht, die ich halt fahren muss. Ich bin immer so beeindruckt im negativen Sinne, wenn ich mir diese Zahlen vorstelle, so erst bei dir 20.000. Wie viel Geld wirft man da rein in die Dinger? Also, in Euro oder? Also man kann da bis zu 500 Euro auf die Automaten aufladen, sage ich jetzt mal. Ach so. Dann kann man die halt wegspielen. Ach so, ich verstehe. Genau, in mehreren Runden dann halt von 10 Cent bis maximal 10 Euro pro Runde. 20.000 Schulden, wie viel hast du denn schon gewonnen? Insgesamt? Hm? Nicht viel. Nicht viel? Nicht viel. Also es ist ein Bruchteil von dem, was ich verloren habe. Hast du eine Freundin? Ja. Weiß die das? Ja. Was sagt die? Hör auf, sonst hört sie auf. Warum hörst du nicht auf? Weil es mir komischerweise unheimlich schwerfällt, davon wegzubleiben. Ja, das ist klar, das ist bei jeder Sucht so. Warum strengst du dich nicht an? Und mein Problem ist halt immer dieses, ach, könnte man ja noch hingehen, ich könnte ja einen Teil der Schulden dann wieder gewinnen. Was natürlich unter uns gesagt und vernünftig gesprochen absurd ist, ne? Das gibst du mir zu. Nein, ich muss es ja zugeben dann. Die Chance ist ja eigentlich gleich null. Ist gering, genau. Mhm. Sehr gering. Hast du schon irgendwann mal etwas unternommen gegen diese Sucht? Also ich bin zu einem Psychologen hier in der Nähe gegangen. Mhm. Und der hat mich halt auf eine stationäre Behandlung gewiesen. Mhm. Dass man 3 Monate dann in diesem Gebäude beziehungsweise in diesem Reha-Zentrum dann ist und da dann wirklich eine stationäre Behandlung durchmacht. Kein schlechter Vorschlag. Ja, das Problem ist halt dadurch, dass ich ja noch in Zeitverträgen stecke, also ich habe ja einen Halbjahresvertrag und dann kam ja jetzt der Jahresvertrag, Gott sei Dank, also die Verlängerung, habe ich halt natürlich die Angst davor. Ich verstehe. Dass das verloren geht. Ein großes Dilemma für viele Leute, die eine Erkrankung haben, aufgrund der schwierigen Arbeitsverhältnisse heutzutage, richtig, dass man Angst hat, dann den Arbeitsplatz zu verlieren. Genau. Und ich bin ja nicht der Einzige, der in meinem Alter noch auf dem Arbeitsmarkt da ist. Natürlich. Und der Psychologe, bei dem ich dann war, der ist halt mehr für diese körperlichen Suchten, also diese Konsumsucht, sage ich jetzt mal, dazu. Mhm. Diese Alkoholsucht oder auch Drogensucht etc. Dafür ist der halt mehr prädestiniert als für diese psychische, nenne ich sie jetzt mal. Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, werden wir uns gleich mal schlau machen, jetzt auf deinen Fall bezogen, dass du das ambulant machen könntest. Das wäre ja ideal für dich. Das wäre super, wenn man das wirklich so am Wochenende oder während der Woche auch an in der Woche, Wechselschichten. Genau. Mhm. Genau, so könnte man das ja mit einplanen. Das wäre super. Der Wille ist schon da. Ich will damit aufhören. Der Wille ist da, das merke ich schon, wenn du bei dem Psychologen warst, immerhin. Das ist ja auch schon eine Überwindung, dahin zu gehen, ne? Und sich da zu outen und zu sagen, so und so ist es. Ja, das Schlimmste war, mich bei meiner Familie und bei meiner Freundin zu outen. Die Familie weiß es auch. Ja, natürlich. Alle. Alle. Das ist auch gut, finde ich auch gut. Auch meine Schwiegereltern, meine Freunde, die wissen es alle, die, auch wenn wir irgendwie unterwegs sind oder so und wir sind da in der Nähe, die halten mich dann auch immer grundsätzlich davon weg. Finde ich sehr gut. Das sind alles gute Schritte, Patrick. Dass man wirklich Tabula Rasa macht, die Hosen komplett runterlässt und allen sagt, was los ist. Das ist der, wirklich auch der allererste Schritt zur Gesundung irgendwann. Richtig. Das ist ja jetzt noch in einem Rahmen, das ist zwar viel Geld, 20.000, aber das ist zu schaffen, wenn du die Notbremse ziehst. Du gehst da nicht sozial unter. Nee, also ich habe diesen Freibetrag, den man halt, diesen Trennungsfreibetrag plus die Nachtzulagen, die man ja nicht senden darf, nur zum Teil, die habe ich ja noch. Das ist ja nicht so, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann meinen Strom und Wasser bezahlen, ja, ist alles da. Und du verlierst unter Umständen deine Freundin, wenn du nichts unternimmst. Richtig. Und wir sind jetzt seit fast 4 Jahren zusammen. Ja. So, Patrick, die Sendung ist vorbei. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich an wegen der ambulanten Möglichkeiten. Da super, werden wir dich informieren. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss, Patrick. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik, heute Nacht Julia Jochum. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.